böse und keiner ist gut. Ein Versuch über Science Fiction. Hörspiel von Rainer Werner Fassbinder. Alle Häuser sind immer neu. Sie haben lange Flure und keine Türen. Jeder könnte in jede Wohnung, wenn es ihn reizte. Aber es reizt nichts. Nichts reizt. Hört ihr Leute, param, papapam. Kommt alle her, geschwind, param, papapam. Zum neuen Königskind, param, papapam. Bringt ihm das Beste, alparam, papapam, ram, papapam, ram, papapam. Petrov. Liebes. Hörst du? Gewiss. Ich verstehe es nicht. Ich sehe nach den Kindern. Shan. Petrov sieht nach den Kindern. Kleine Shan. Niemals sah Petrov jemals nach den Kindern. Er bekommt keine Antwort. Niemand Shan und Christoph liegen in ihrem Bett und haben die Augen geöffnet. Sie hören, sind aber Menschen. Sie wissen nicht, was das Jeder ist. Weiß das. كتبتُ كتاب الشوق مني إليكمُ وكتبتُ الحب للمحبوبين ورغيب إذا هبت الرياح عند العشية يهب نسيم الوحش من كل جانب يا جمعة الأحباب ويا أهل بلدتي على سبة الدنيا تغربت عنكم ناح الحمام على فرقتي والطير غنى من فوق كل قضيب والشمس طارة تزرق وطارة تغيب بالله يطير خذ الجواب واحكي لهم حتى تبكيهم إذا نادي عالي العوالي يجمع شملنا والله شيء عجيب. Du. Die Kinder sind wie wir. Großvater raucht. Großvater hat auch geschlafen. Aber nicht nur Musik ist, oder? Nachrichten aus einer anderen Sprache. Es ist Geruch, es ist Geschmack. Aber Großvater hat geschlafen. Du, Liebe, weißt du noch? Ginster. Ginster? Ginster. Ich weiß nicht. Wie ist das? Das riecht. Glaub mir, das riecht. Großvater ist wieder eingeschlafen. Während Elvira eine Ahnung hat von Kinster und seinem Geruch, schläft Großvater wieder ein. Sein Arm mit der brennenden Zigarette hängt über den Bettrand hinaus. Großvater ist von nichts beunruhigt. Irgendwo ist ein Fehler. Jeanne sieht ihre Puppe ins Gesicht. Jeannes Puppe hat Augen, die sind blau. Ein Mund, der ist rot, hat grüne Haare. Jeannes Puppe hat gesunde Bäckchen. Jeanne reißt der Puppe den Kopf ab. نما دمعي من عيوني ونما في فؤادي قلق لم يكن عهده يجري دما قبل عهد الأرق من رشا حلو التثني ولما راعي الخد الناق Ja, ich verstehe dich. Was weißt du von dieser Musik? Vivaldi. Es hieß Vivaldi. Ich weiß nichts von dieser Musik. Vivaldi? Das klingt so schön. Was ist das? Vivaldi? Wieso diese Musik? Großvater hat sich an seiner Zigarette verbrannt. Für einen Moment ist er wach, er drückt die Zigarette aus, dann schläft er weiter. Es waren so viele Farben. Es hat richtig geglüht. Hände. Adam und Gott. Adam und Gott. Es war die Schöpfung. Blumen und Bäume. Michelangelo. Warum kennen wir Michelangelo nicht? Es war doch Michelangelo. Ja. Ja, es muss wahr sein. Nie hattest du solches Haar. Jeanne streichelt ihre Haare. Wunderschöne, lange, blonde Haare. Jeanne streichelt ihr Haar, sie streichelt es. Jeanne streichelt ihre Haare. Nie, Jeanne, nie hattest du solches Haar. Al-ilmu nurun wa huda, wal-jahlu ghayun wa rada, wal-aqlu zayun wa sharaf, wal-jahlu shayun wa talaf. خير الخصال الأدب شر المقام الكذب والنميمة والغدر شر شيمة Sind wir nie fröhlich gewesen? Wir hatten keine Musik. Für den Rest haben wir Musik. Der Rest ist das Wesentliche. Christoph setzt sich in seinem Bett auf. Er legt die Arme um die Knie und schaut zu seiner Schwester. Jeanne streichelt noch immer ihr Haar. Ich habe dich geträumt und Mama und Papa. Aber Großvater, ich weiß nichts von Großvater. Großvater? Wir mögen Großvater, wie wir alles mögen. Ich habe dich geträumt und Mama und Papa. Und ihr habt mich geträumt. Aber ich habe auch euren Traum gesehen. Und der Christoph in eurem Traum hat wieder dich geträumt und Mama und Papa. Und ich habe etwas gehört. Töne, die haben einen Zusammenhang ergeben. Ich habe dich geträumt und Mama und Papa. Elvira und Petrov sind seltsam wach. Wach sind auch Christoph und Jeanne. Der Großvater schläft. Ich muss etwas tun. Nein, du solltest nichts tun. Ich schreie. Hörst du nicht, wie ich schreie? Du bist glücklich, Elvira. Du möchtest schreien, weil du so glücklich bist. Aber der Schrei ist in dir. Und der Schrei ist in mir. Die Welt ist der Schrei. Braun, gelb, rot, schwarz, lila, blau. Rot. Hast du diese Namen gekannt? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich gut. Ich muss sprechen. Einfach sprechen, verstehst du? Natürlich. Fräulein. Bitte sehr. Hier ist Simon. Elvira Simon. Ich möchte sprechen. Haben Sie geträumt? Was haben Sie geträumt? Ich hatte Nachtdienst. Sie hatten Nachtdienst. Verzeihen Sie, ich... Mit welchem Teilnehmer darf ich Sie verbinden? Mich? Oh, mit wem will ich denn sprechen? Mit Petrov, mit wem? Liebste, du... Sie müssen sich beeilen, viele wollen sprechen. Mein... Ich muss doch... Lass doch, du. Geben Sie mir Athen. Welche Nummer? Die Nummer, welche Nummer... Irgendeine Nummer, meinetwegen 3775441. Schön, ich rufe zurück. Warten Sie bitte. Werden Sie nach Hause gehen und schlafen? Elvira. Gewiss, ich bin sehr müde. Sie werden träumen, Verzeihung, dass... Verzeihung, aber es sind wirklich viele Voranmeldungen. Wiederhören. Warum tut Mama das? Was Mama tut, ist gemein. Es ist ihm gegenüber gemein. Warum wehrt Mama sich? Hallo? Guten Tag. Hier spricht Simon. Elvira Simon. Petrov, er versteht mich nicht, er. Bleib ruhig. Dann wird er dich verstehen. Do you understand me? Is it possible to ask you, what did you dream last night? Onireftikapos pethana. Και ότι όλα όσα βλέπω, με βλέπουν και εμένα. Και όλα όσα ονειρεύομαι εγώ, με ονειρεύονται και εμένα. Και το πως σήμερα όλα θα τελειώσουν, γι' αυτό το ήξερα. Ich spreche diese Sprache nicht, Petrov. Aber ich habe sie verstanden. Dieser Mann aus Athen, Petrov, dieser Mann hat dasselbe geträumt wie wir. Ich liebe dich. Du hast nicht gehört, was ich dir gesagt habe. Ich liebe dich. Du hast mir nicht zugehört, Petrov. Elvira, ich liebe dich. Ein Mann in Athen. Liebst du. Der meine Sprache nicht spricht und dessen Sprache ich nicht spreche. Ich liebe dich. Dieser Mann hat dasselbe geträumt wie wir. Dieser Mann hat 3000 Kilometer weg von uns dasselbe geträumt. Du bist glücklich, Elvira. Zum ersten Mal in deinem Leben. Zum ersten Mal, seit du lebst, bist du glücklich. Als Elvira schrie, wachte der Großvater auf. Er verstand nicht, was geschehen war. Er hatte wohl vergessen, was das ist, wenn eine Stimme schreit. Alle sehen zum Gang, durch den der Großvater zum Bad geht. Großvaters Gang scheint endlos zu sein. Ich weiß nicht. Was? Großvater? Er ist im Bad. Der Großvater sieht sich im Badezimmerspiegel an. Er reibt sich die Augen. Großvater ist alt. Das ist ein Faktum. Jeanne, Liebes, ich gehe jetzt zu Großvater. Ich will es ihm sagen. Christoph! Großvater? Aber der Großvater erschrickt. Was für eine Nacht. Ich weiß jetzt um Sie. Großvater. Aber der Großvater wundert sich. Wir müssen noch einiges regeln. Was denn? Angelegenheiten. Der große Bruder. Wir haben ihn verraten. Der große Bruder ist tot. Petrov. Die Rache. Fürchtest die Rache nicht mehr? Auf dem Rand der Badewanne sitzen Christoph und Großvater. Sie schweigen, bis Großvater nachdenklich sagt: Ich kann viele Worte, die du sagst, nicht verstehen. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt, Großvater. So? Ja. Verzeih, aber... Ich hab dich so gern. Was hast du gesagt? Es wird nichts sein. Nichts, Großvater. Nichts. Und felice eterea mi vale naste innante e da quel dì tremante vi gestreichelt. Nie hattest du so schönes Haar. Ich weiß. Du hast telefoniert, Mama. Ich wusste nicht. Für Kinder ist es gar nicht schrecklich. Wie war es? Es war wie... Ach, Großvater, du verstehst sie nicht, die Worte. Es war wie... Wie das Gewitter, das... Es war wie ein Bild aus Farben. Hm. Form, Musik und Sprache. Ja. Da war eine Stimme. Eine Stimme, Großvater. Ich kann dich nicht verstehen. Elvira sieht sich im Spiegel an. Sie glaubt, sie wüsste um sich. Aber Elvira ist immer noch schön. Vielleicht hast du nur alles vergessen. Nein. Das hier ist anders. Elvira kommt ins Badezimmer. Sie grüßt freundlich zu Christoph und Großvater und malt sich mit einem Lippenstift die schönen, vollen Lippen rot. Sie sieht sich an und versucht, ihr Gesicht im Spiegel mit dem Lippenstift nachzuziehen. Es entsteht ein Mondgesicht. Elvira lacht. Ich bin nicht beunruhigt. Töchterchen, Jeanne, einmal warst du so klein. Ich habe dich bei der Hand genommen und wir sind spazieren gegangen. Es muss damals noch Vögel gegeben haben. Ich erinnere mich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Die Vergangenheit ist jetzt so wichtig. Ich kann mich an diese Vergangenheit nicht erinnern. Es war ein heller Tag und von irgendwoher kam ein noch helleres Licht. Du hast Angst, Vater. Es ist seltsam mit dir. Immer bist du der Erste. Großvater trifft keine Schuld. Da muss ein Fehler sein. Auch er hätte vorbereitet werden müssen. بسم الله الرحمن الرحيم الله رب السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Großvater hat nicht geträumt. Ich wusste das. Großvater hätte ein Recht gehabt auf diesen Traum. Dein Vater hat nicht geträumt. Er ist anders. Er wird weinen. Der Großvater liegt wieder in seinem Bett. Plötzlich richtet er sich auf, schaut mit verwunderten Augen zur Decke und fällt in sich zusammen. Großvater ist tot. Ja, das ist vernünftig. Ich hatte Großvater gern, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Fräulein, geben Sie mir das Verbrennungskommando Süd. Bitte. Hallo? Hier Simon, 1784363. Wir haben einen Fall. Wir warten. Danke. Es war doch kein Fehler. Es gibt keine Fehler. Wir machen das heute nicht mehr gerne. Aber es gibt auch heute noch Fälle. Wir vom Verbrennungskommando sind der Ansicht, wir meinen, alles muss trotzdem seine Ordnung haben. Ja. Es geht nicht an, dass der Traum alles aus dem Gleichgewicht bringt. Der große Bruder ist tot? Wir haben die Frage nicht gehört. Es war kein Irrtum. Großvater musste nicht vorbereitet werden. Fragt sich jemand, was sein wird? Etwas wird sein. Keine Autos, keine Straßen, kein... Wird etwas platzen? Die Farben werden wunderbar sein. Ein riesiges Kaleidoskop. Wir sind alle darin. Wir sind ein Teil davon. Und Fische. Und Fische. Wann? Ja, wann? Ich habe kein Gefühl, wann. Es hat keine Zeit nötig. Es wird aufhören, Zeit zu sein. Wir werden aufhören, Fragen zu stellen. Meine Haare. Werde ich Haare haben? Und du? Deine Augen, Papa. Ich hab sie so gern, deine Augen. Wir werden keine Augen brauchen, Liebes. Wir werden sein. Ich weiß, Papa. Warum wusste ich früher nie, dass ich deine Augen mag? Irgendwo ist eine Grenze. Hab ich das richtig gesehen? Keine Grenze, Elvira. Keine Grenze. Grenzenlos eben. Ich entsinne mich der Stimme. Aber Worte, sie geben mir keinen Sinn. Wir haben immer zu viel geredet. Warum schreien wir nicht? Selbst als ich schreien wollte, blieb mein Schrei stumm. Es ist ernst. Mögt ihr mich noch? Ich mag plötzlich alles, aber ich habe Angst, dass niemand mich mag. Wir mögen dich. Glaub mir. Auch wir mögen alles. Unser Leben war aus. Der große Bruder hat alles gefressen. Die Gedanken, das Leid. Das Leid? Wir reden und reden. Das Leid. Sag doch, was ist am Leid? Ungerechtigkeit hat einmal Leid erzeugt. Und Verlust. Und es gab Liebe. Science Fiction. Was sagst du? Ich lebe. Die Kinder müssen jetzt zu Bett. Die Kinder werden nicht zu Bett gehen, Mutter. Man muss sich auf eine Ordnung verlassen. Was für eine Ordnung ist das, die du da meinst? Ordnung. Ordnung eben. Jemand hat Recht und jemand nicht. Und Pflichten. Jeder hat Pflichten. Und jemand ist besser als jemand, nicht? Du bist der große Bruder. Du, Mutter. Wir tun so, als wäre Verzweiflung, wo gar nicht Verzweiflung ist. Keiner ist gut und keiner ist böse. Keiner hat Recht und keiner hat Unrecht. Wir reden und reden. Und keiner hört keinen. Das ist eine Lüge, wie genau ihr das wisst. Wir sind glücklich. Zum ersten Mal in unserem Leben sind wir glücklich. Als alles starb, alles zu Farbe wurde und Glück, da war sekundenlang Verwirrung im All. Aber sogleich fand sich Vorhandenes zu Vorhandenem und wurde Beginn. Hört ihr Leute, parampapapam, kommt alle her, geschwind, parampapapam, zum neuen Königskind, parampapapam. Bringt ihm das Beste, Alpa, rampapapam, rampapapam, rampapapam. Lauf auch du zum Stall, parampapapam, kleiner Trommelmann. Ketebtu kitab al-shawqi minni ilaykumu, wa ketebtu al-hubba. Weit weg von seinen Freunden schrieb er einen Liebesbrief. Vor allem, wenn abends der Wind weht. Und er spürt den Wind an seinem ganzen Körper. Meine Freunde, meine Kameraden, meine lieben Dorfbewohner, der Welt wegen bin ich weit von euch. Und auch die Brieftaube hat geweint deshalb. Und ein Vogel hat gesungen auf den Ästen des Baumes. Die Sonne geht auf und unter. Taube, nimm diesen Brief und erzähle meine Geschichte, bis sie weinen. Sag ihnen, die Welt ist groß, vielleicht eines Tages sehen wir uns alle wieder. Keiner ist böse und keiner ist gut von Rainer Werner Fassbinder. Es sprachen Hanna Schigula, Per Raben, Walter Sedelmeier, Regina Hacketal, Fabian Brinkmann, Rainer Werner Fassbinder, Elhedi Bensalem, Panos Papadopoulos, Irm Hermann, Kurt Raab und Karl Scheidt. Musik Per Raben und Gottfried von Hüngsberg. Technische Realisation Günther Hildebrand und Gysi Bruckmeier. Regie Rainer Werner Fassbinder. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 1972.